Scheißaufnahme. Ey, ich sauf den kalten Kaffee und ich geb dir ne Gerade. Das Alpha-Mentoring, das ist für mich ne Hippie-Parade. Der Anführer, der Herkules, der sieht aus wie ein Osterei. Bei seiner Kleidung, da stimmt gar nichts mehr wie bei einem Toasterbei. Bin so hot, als hätte ich mit der Hand auf einen Herd geparkt. Gönne Bill bei Mac ist meinen allerletzten Herzinfarkt. Stecke mir die Chili-Cheese-Nuggets in die Brieftasche. Gönne mir ne Junior-Tüte, nur wegen des Spiels Sachen. Ich jage Rapper mit nem Sniper-Gewehr. Deutsche Rapper haben zu Ostern ihre Eier gefärbt. Mein Geldbeutel, der ist ziemlich schmal. Jetzt, ey, das wär mir nicht passiert mit einem Seminar bei Karl SS. Brumm, brumm mach ich, wenn ich in einem Auto sitze. Ich muss nicht liegen, denn ich hab im Auto Autositze. Roundhouse kicke Rapper mit den Badelatschen an den Füßen. Arschgekackte Assi-Typen werden einfach glatt gebügelt. In 20 Jahren, ja, da häng ich am Balken. Mich wird dann auch kein Rap mehr halten. Es geht ein Schuss, zwei Schuss in den Kopf. Es geht ein Schuss, zwei Schuss in den Kopf. In 20 Jahren, ja, da häng ich am Balken. Mich wird dann auch kein Rap mehr halten. Es geht ein Schuss, zwei Schuss in den Kopf. Es geht ein Schuss, zwei Schuss in den Kopf. Heutzutage macht ihr jede Missgeburt auf Gangster. Von nem Tellerbecher direkt mit Autotune zu nem Rapper. Ihr seid nerviger als dreckige Fliegen auf meiner Sonnenbrille. Bei euch brennt der Hütte, weil ich immer wieder Bomben bringe. Bruder, mach mal Platz für den Kamikaze-Anflug. Ich bin die Rapmaschine und ich hab noch lang nicht genug. Und ich rap nicht über Mütter, eure Sitz ist gar nicht wert. Denn wird die sehen, was ihr hier macht, dann werdet ihr alles habt. Denn habt ihr diese Hungerhaken, steht vor Mike und Nien, geht die Puste aus. Ich lade nach neues Magazin, ich puste aus. Ich lebe jeden Tag mit Kalorienüberschuss, während andere Rapper aussehen wie eine dünne Hühnerbrust. Ich hab das gleiche Gefühl, dass langsam ihr Ende ist. Denn leise Schreie hörst du in der dicken Wände nicht. Ich bin seit Monaten auf keinen guten Weg mehr. Vielleicht leitet mich mal jemand oder ihr seht mich nicht wieder. In 20 Jahren, ja, da häng ich am Ball.